Da bin ich wieder. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Ricky MMA The Review. Diesmal geht es um UFC 213, den Königs-Pay-Per-View der UFC, möchte man meinen. Ja, so war es früher, International Fight Week, das bedeutete immer, dass die geilste Card des Sommers auf die Beine gestellt wird. Und die letzten Jahre konnte die UFC eigentlich immer abliefern mit ihrer Card. Ich habe mir das hier gerade mal aufgerufen, letztes Jahr natürlich UFC 200. Da muss man natürlich dann einschränkend eingestehen, dass John Jones gegen Daniel Cormier kurzfristig weggebrochen ist. Und aus diesem Grund fehlte dann der richtig große Main Event. Misha Tate gegen Amanda Nunes war ein Trostpflaster, gar keine Frage, aber war natürlich jetzt von der Ansetzung her auch nicht das Mega-Matchup, muss man ehrlicherweise gestehen. Jones gegen Cormier 2 hätte da schon mehr hergemacht, aber die UFC hat es zumindest versucht, UFC 200 unglaublich gut zu bestücken. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das Lesnar-Ding war auch nochmal eine Überraschung, die die UFC uns kredenzt hat. Und da haben sich auch viele Leute drauf gefreut. Jose Aldo gegen Frankie Edgar um den Interims-Featherweight-Titel. War eine geile Nummer. Cain Velasquez, Travis Brown, auch das ein Kampf, den man vielleicht noch vor 3 oder 4 Jahren als möglichen Titelkampf für UFC 200 getippt hätte. Gianna Pena gegen Katsingano war was Großartiges. Gastelum gegen Hendricks zu diesem Zeitpunkt auch. Dillashaw, Sandhau. Also es war schon eine ziemlich gute Card, gar keine Frage. UFC 189, das war das Sommer-Event 2015, war natürlich die Conor McGregor Show gegen Chad Mendes. Es ging um den, damals interessanterweise auch, Interims-Featherweight-Titel, genauso wie UFC 200 ja auch einen Interims-Featherweight-Titelkampf auf der Card hatte, da habe ich ja gerade eben schon drüber gesprochen. Dann natürlich die Schlacht zwischen Robbie Lawler und Rory McDonald, großartiger Kampf. Jeremy Stephens, Dennis Bermudez war ein fantastischer Fight. Gunnar Nelson gegen Brandon Fetch, auch hier fantastischer Kampf. Thomas Almeida gegen Brad Pickett, holy shit. Also die Maincard hat wirklich abgeliefert bei UFC 189 und der krönende Abschluss war natürlich dann Conor McGregor mit seinem Titel gewinnen, also das war schon beeindruckend, definitiv. Dann gucken wir noch ein Jahr zurück, 2014, da headlineten Lyoto Machida und Middleweight Champion Chris Weidman den großen Sommer Pay-Per-View und als Co-Main Event gab's Ronda Rousey gegen Alexis Davis, natürlich um den Women's Bantamweight Gürtel, also das war auch ein toller Kampf, Uriah Hall gegen Thiago Santos, da haben wir uns auch viel von versprochen, der Kampf hat dann nicht ganz so abgeliefert, muss man ehrlicherweise gestehen, aber es dennoch war so ein gewisser Hype zu spüren im Vorfeld zu diesem Kampf. Faber gegen Alex Caceres, auch da habe ich mich sehr drauf gefreut. Also die Card, wenn ich mir die jetzt hier angucke, war auch nicht besonders tief, also gar keine Frage, aber natürlich mit dem Main Event Whiteman, Machida und Rousey gegen Davis dann als Co-Main Event, da hat man auch abgeliefert. Gar keine Frage, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Das Jahr da davor, 2013, na, wer weiß es noch, Silva gegen Whiteman. Ja, so lange ist das schon her, 4 Jahre, als dann Chris Whiteman die Welt schockte, so muss man es ja sagen, und Anderson Silva entthronte, natürlich eine Nacht, die ist mir einfach immer im Gedächtnis, das war einer der größten Schock-Moments für mich als UFC-Fan. Frankie Edgar gegen Charles Oliveira war mit auf der Card, Tim Kennedy gegen Roger Gracie, Mark Munoz, Tim Boach, Cub Swanson, Dennis Siver, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dennis Siver hat sich in der ersten Runde eigentlich ganz gut verkauft gegen Cub Swanson und dann ist Cub Swanson so ein Stück weit davon geeilt, muss man ehrlicherweise sagen. Edson Barboza gegen Rafaelo Oliveira, ja, das war auch eine gute Card, gar keine Frage. Aber der Main Event im Nachhinein betrachtet war natürlich phänomenal. Ich weiß nicht, wie sehr ich im Vorfeld gehypt war. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Whiteman vielleicht den Upset schaffen kann, aber so richtig auf ihn setzen wollte auch keiner. Also es kann schon sein, dass ich dieses Event im Nachhinein ein bisschen besser bewerte, als ich das vielleicht im Vorfeld zu UFC 162 getan habe. Und dann gucke ich noch mal ein Jahr zurück und auch da headlinete Anderson Silva den Sommer-Pay-Per-View UFC 148. Silva gegen Sonnen 2, auch ein lang ersehntes Duell nach dem ersten Kampf, den Jill Sonnen ja, man muss es so sagen, 4,5 Runden dominiert hat und dann wirklich in letzter Sekunde, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, dann noch abgeben musste. Da waren natürlich alle gespannt, wie läuft das Ding jetzt ab zwischen Silva und Sonnen. Es gab viel Trash-Talk im Vorfeld und der Kampf lieferte dann vielleicht nicht zu 100% ab, wobei Anderson Silva das gemacht hat, was Anderson Silva halt einfach macht. Aber das ganze Geplänkel, der Hype davor war riesig, das war toll. Forrest Griffin gegen Tito Ortiz war der Co-Main-Event, Kong Lee, Patrick Cote war mit auf der Karte, Damian Maya gegen Dong-Yung Kim war auf der Karte, Chad Mendes, Cody McKenzie, an den Kampf kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, Mike Easton, der damals auch, ja, verheißungsvoll startete in die Bantamweight Division gegen Ivan Manjewa, auch an diesen Kampf kann ich mich noch sehr gut erinnern, und ein gewisser Khabib Nurmagomedov kämpfte gegen Gleison Thibau, umstrittene Decision, die sich Nurmagomedov da geholt hat. Da gab es einige, die der Meinung waren, dass Thibau das ganze Ding für sich entscheiden konnte. Also, wenn ich jetzt erstmal so durchgehe, die letzten 5 Jahre, ja, dann kommt es mir schon so vor, dass UFC 213 jetzt den schwächsten Main Event hat von den Pay-Per-Views der letzten Jahre, die den Sommer immer krönen sollen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich wahnsinnig auf den Main Event. Amanda Nunes gegen Valentina Shevchenko. Aus meiner Sicht die zwei besten Damen, die die UFC momentan in der Bantamweight Division ja, unter Vertrag hat. Amanda Nunes ist für mich nahezu die perfekte Kämpferin, eigentlich auf allen Gebieten sehr, sehr gut aufgestellt. Valentina Shevchenko, mega striking, gutes Judo, auch kein schlechtes Ground Game, aber da wird Amanda Nunes ihr so ein Stück weit davon eilen, glaube ich. Aber insgesamt ist es halt so wirklich so ein Kampf zweier völlig unterschiedlicher Stile, der diesen Kampf dann letzten Endes auch so interessant macht. Ich habe mir in den letzten Tagen einiges nochmal angeguckt, was Valentina Shevchenko zu ihren Muay Thai-Zeiten so abgeliefert hat, weil es mir wirklich schwer fällt, Valentina Shevchenko richtig einzuschätzen. Also das, was man von ihr bislang in der UFC sehen konnte, war meistens, dass sie immer so ein bisschen Probleme hat, in Kämpfe reinzukommen. Ich deute das aber anders. Ich glaube, dass das was mit ihrer Muay Thai-Vergangenheit zu tun hat, denn diese Muay Thai-Kämpfe starten immer etwas reservierter, möchte ich mal sagen, und nehmen dann an Fahrt zu. Und das Problem ist hier bei MMA, dass du diese Zeit oft nicht hast, gerade gegen so eine aggressive Kämpferin wie gegen Amanda Nunes. Da hast du ja halt nicht irgendwie 8-9 Minuten Zeit, um dich auf die Gegnerin einzustellen, beziehungsweise deine Pace anzupassen, sondern wenn du da nicht von vornherein Vollgas gibst, möchte ich mal sagen, dann ist der Kampf mehr oder weniger schon, ist der Kampf schon entglitten, so möchte ich es mal sagen. Auf der anderen Seite hat man Amanda Nunes, der immer so ein bisschen Konditionsmanko unterstellt wird. Ach, da tue ich mich auch so ein bisschen schwer, mich jetzt auf dieses Konditionsding festzulegen, weil man muss sich, wenn man jetzt den ersten Kampf zwischen den beiden nochmal sich vor dem geistigen Auge vorführt, schon fragen, was war jetzt hier gravierender? Wie Amanda Nunes Valentina Shevchenko 2 Runden wirklich verdroschen hat? Oder wie Valentina Shevchenko dafür gesorgt hat, dass Amanda Nunes gegen Ende der 3. Runde dann relativ platt rüberkam, so möchte ich es mal sagen. Oder auch platt war, kann man ja so auf den Punkt bringen. Nach längerer Überlegungszeit glaube ich, dass das von Nunes dennoch beeindruckender war. Denn es kann natürlich auch sein, dass Amanda Nunes, nachdem sie 2 Runden so klar dominiert hat und in der 2. Runde kurz davor stand, Shevchenko zu finishen, dass sie dann auch so den Kampf ein bisschen als abgehakt angesehen hat. Und ihr wisst, wie es ist im Leistungssport, vor allem wenn man auf wirklich absolutem Weltniveau dann agiert, da sind es Nuancen, die entscheiden zwischen Sieg und Niederlage. Und wenn Amanda Nunes nur 3-4% runtergefahren hat, ja, nachdem sie gemerkt hat, das Ding ist eigentlich im Kasten, dann kann das reichen, um so eine erfahrene Kämpferin wie Valentina Shevchenko wieder ins Spiel zu bringen. Und es war nicht so, dass Shevchenko die komplette 3. Runde nur dominiert hat. Gerade gegen Ende der 3. Runde hatte ich das Gefühl, dass Amanda Nunes noch ein Stück weit zurückkommen konnte. Nicht jetzt irgendwie nochmal wirklich entscheidend Shevchenko in Gefahr gebracht hat, aber es war für mich nicht so, dass Nunes wirklich, nachdem das ganze Ding da beendet war, nachdem der Kampf beendet wurde, einfach nicht mehr konnte, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass sie da nochmal so ein Stück zweite Luft bekommen hat, möchte ich fast schon sagen. Deswegen diesen Konditionsaspekt muss man natürlich berücksichtigen. Der Stil von Amanda Nunes ist sehr kräfteraubend, ist einfach, erfordert eine unglaublich gute Kondition. Und wenn du deine Strikes dann nicht landest, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das dann auch schon mental so ein bisschen auswirkt. Also das heißt, wenn Shevchenko es gelingen könnte, Amanda Nunes oft ins Leere schlagen zu lassen, dann verbraucht sie natürlich mehr Kraft. Und ich glaube auch, dass das mental mit ihr was macht. Also das heißt schon, Kondition wird eine gewisse Rolle spielen, aber ich würde es jetzt auch nicht überdramatisieren. Das ist, ich sag's immer wieder, auch mit das Leichteste, was du dir halt antrainieren kannst. Defizite in Jiu-Jitsu auf Weltniveau trainierst du dir nicht in 6-7 Wochen mal an oder ab in dem Fall, aber Konditionen kannst du natürlich signifikant verbessern in 6-7-8 Wochen. Und sie trainiert beim American Top Team, die gute Amanda Nunes, hat da die besten Coaches, wahrscheinlich das beste Trainingszentrum außerhalb vom UFC Performance Center. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sie konditionell da auf Weltniveau bringen wird, also zumindest auf das Niveau bringen wird, das man braucht, um einen 5 Runden langen Weltmeisterkampf zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, ich sag's nochmal, ich möchte das Konditionsthema nicht völlig wegschieben, aber ich möchte es halt auch nicht als den Key Factor hier ansehen. Für mich sind die Schlüsselfaktoren, um dabei zu bleiben, vor allem für Valentina Shevchenko, dass sie natürlich einen gewissen Mix an den Tag legt. Ja, ich habe es gestern in der Live-Chat-Ausgabe schon mal gesagt. Ich glaube, wenn Shevchenko, sie ist ja ein Southpaw, ja, ihren Jab gut einsetzen kann, kann sie zumindest schon mal dafür sorgen, dass Amanda Nunes nicht ganz so aggressiv nach vorne kommen kann. Ja, also der Jab von ihr ist ziemlich crisp, sagt man, glaube ich, im Englischen dazu. Also der hinterlässt auch Wirkung. Es ist jetzt nicht so, dass du da einfach durchmarschierst, sondern er hinterlässt schon Wirkung. Und das ist auch wichtig, denn wenn Nunes natürlich merkt, da kommt wenig Power mit, dann wird sie halt einfach weiter nach vorne gehen und diesen Jab fressen und sich denken, ja gut, kassiere ich halt 2-3 Jabs, aber es passiert nicht viel. Meine Schläge, die ich lande, sorgen für mehr Damage, um es mal auf den Punkt zu bringen. Was Shevchenko auch noch gut drauf hat, ist so ein Konterhaken, ja, mit rechts. Also sie ist da variabel in der Ausführung mit ihrer rechten Hand. Zum einen kann sie sehr, sehr gut jabben und zum anderen hat sie halt diesen guten Konterhaken. Und auch da muss sie wahrscheinlich so ein bisschen mitarbeiten, gerade wenn der Kampf dann in der dritten Runde ist, vielleicht auch schon vorher, reicht es nicht immer nur zu jabben, sondern da musst du halt auch noch eine Aktion hinzufügen, um Amanda Nunes einfach zum Nachdenken zu bringen. Denn natürlich, wenn du immer jabst, wird sich Nunes darauf einstellen, geht vielleicht dann auf den Takedown, irgendwelche Körpertreffer sind natürlich auch möglich und dann bringt dir der Jab auch wieder nichts. Das heißt, Nunes muss hier zum Nachdenken gezwungen werden von Valentina Shevchenko. Und Shevchenko hat die Qualitäten, das zu tun. Dafür ist ihr Striking einfach viel zu gut. Und sie kann es gut durchmischen, sage ich jetzt mal. Immer wieder neue Aktionen zeigen. Aus meiner Sicht müsste sie auch ein paar mehr Kombinationen zeigen, als sie das zuletzt in ihren Kämpfen getan hat. Da hat sie wirklich nur auf einzelne Kontertreffer gesetzt. Es gab ab und an schon Kombos, gar keine Frage. Aber ich bin der Meinung, dass da noch mehr kommen kann. Sie muss sich halt zutrauen, klingt jetzt blöd, aber ich habe immer das Gefühl, sie möchte kein zu großes Risiko eingehen, was ja auch einerseits clever ist, aber andererseits ist sie jetzt in der Position, dass sie einen Titelkampf gewinnen will und vielleicht muss sie da auch ein Stück weit mehr Risiko gehen. Ein weiterer Schlüsselfaktor für mich für Valentina Shevchenko, um diesen Kampf zu gewinnen, ist ihr Inside Leg Kick. Sie hat ziemlich gute Inside Leg Kicks. Schaut euch mal Holly Holmes rechten Fuß an nach dem Kampf gegen Valentina Shevchenko. Das ist eine unangenehme Angelegenheit, weil während des Kampfes kommt einem das gar nicht so signifikant vor. Aber wenn du nach dem Kampf den Fuß siehst und von den Kämpfern hörst, wie sehr das wehtut, dann wird das auf einmal schon sehr signifikant. Also das ist auch auf jeden Fall etwas, was Valentina Shevchenko anwenden muss, um auch wiederum die gute Amanda Nunes zum Nachdenken zu bringen. Was erwartet mich jetzt, wenn ich nach vorne stürme? Und ein gut getimter Inside Leg Kick, der kann deinen Gegner auch mal aus dem Gleichgewicht bringen. Und vielleicht kann Shevchenko davon profitieren. Ich glaube, wie gesagt, wenn es um den Bodenkampf geht, hat Nunes Vorteile. Ja, also ich glaube, dass ihr Jiu-Jitsu besser sein wird und überhaupt ihr Grappling-Verhalten am Boden auch besser ist als das von Shevchenko. Nichtsdestotrotz hat Shevchenko zuletzt die gute Juliana Peña gefinisht. Muss aber sagen, Juliana Peña ist jetzt kein Schwarzgurt im Jiu-Jitsu, also das muss man dann auch wiederum so ein bisschen in Relation setzen. Also ich bin gespannt, ob sie sich auf ein Jiu-Jitsu-Duell mit Nunes einlassen würde, wenn der Kampf zu Boden geht oder ob sie versucht, relativ schnell aufzustehen. Der vierte Faktor ist für mich der Clinch. Also Valentina Shevchenko, dadurch, dass sie vom Muay Thai kommt, hat sie natürlich einen ziemlich guten Clinch. Einen ziemlich guten Muay Thai-Clinch, der auch für viele Probleme sorgen kann, wenn sie da ihre Knie durchzimmert, aber auch ihr Dirty Boxing so ein bisschen auspackt. Und auch da kann sie vielleicht sich Punkte holen, ja, wenn der Kampf eng ist, die dann entscheidend sind, wenn der Kampf dann wirklich in einer Decision münden würde. Das sind für mich so die Schlüsselfaktoren für Valentina Shevchenko, um diesen Kampf zu gewinnen. Bei Amanda Nunes glaube ich, dass sie hat so viele Dinge auf ihrer Seite momentan. Ich nehme ihr das voll ab, dass sie glaubt, dass sie der Shit ist, dass sie die Weltmeisterin schlechthin in der Bantam-Weltklasse ist, dass sie davon ausgeht, keine Gegnerin kann mich besiegen, ich bin das Nonplusultra. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser mentale Aspekt, wenn du mit so einer breiten Brust in den Kampf gehst, das kann wirklich entscheidend sein. Und sie hat halt auch wirklich ein mega gutes Striking, sie hat sehr, sehr gutes Jiu-Jitsu. Und wenn sie die Leistungen abrufen kann, die sie zuletzt gegen Tate und auch gegen Rousey gezeigt hat, wird's schwer für Valentina Shevchenko. Da lege ich mich mal fest. Aber Shevchenko hat halt einfach die Möglichkeiten, dagegen zu halten. Ob das über den ganzen Kampf hinweg dann sich für sie auszahlen wird, das ist wirklich auf diesem hohen Niveau schwer zu sagen. Also bei den beiden komme ich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wirklich zu einem anderen Sieger letzten Endes. Deswegen hier möchte ich überhaupt keinen Tipp abgeben. Ich kann mir vorstellen, dass Nunes sich ein Stück mehr weiterentwickelt hat. Kann man das jetzt, das ist ein vernünftiger Satz. Also ich glaube, dass Nunes besser geworden ist im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen. Shevchenko ist auch besser geworden, aber nicht so viel wie Amanda Nunes. Also ich glaube, Amanda Nunes hat in den letzten 12, 13 Monaten sich signifikanter verbessert, als das Valentina Shevchenko getan hat. Aber Shevchenko mit diesen vielen, unendlich vielen Profikämpfen, die sie bestritten hat und mit dieser fast schon psychokillerhaften Gelassenheit, die sie ja irgendwie an den Tag legt und auch ausstrahlt, hat sie definitiv alle Möglichkeiten, diesen Kampf zu gewinnen. Hochinteressanter Kampf. Für mich so als Matchup mit das Beste, was man, glaube ich, momentan in Sachen Women's MMA booken kann. Da gibt's wenig Duelle, die verheißungsvoller wären, ja, auch wenn man natürlich Joanna Jędrzejczyk immer anführen muss, aber da hat man jetzt eine Gegnerin, die absolutes Weltklasse-Niveau hat. Gegen wen sollte sie kämpfen, um letzten Endes dann auch so eine Gegnerin vorgesetzt zu bekommen wie Shevchenko? Übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe. Shevchenko ist eigentlich mehr so von der Größe und auch vom Gewicht her eine Flyweight-Contenderin. Also für sie würde die Flyweight-Division, die ja demnächst dann auch in der UFC am Start sein wird, mehr Sinn machen. Und am Ende Nunes kommt aus der Featherweight-Division. Das heißt, Nunes hat hier auch einen, ich benutze das Wort nochmal, signifikanten Größenvorteil, den sie natürlich auch ausspielen kann. Sie wird mehr Kraft haben und das ist natürlich dann gerade in Grappling-Duellen interessant und auch im Clinch ist das natürlich dann ein wichtiger Faktor. Und das darf man nicht vergessen. Also Shevchenko ist eigentlich ein bisschen zu klein für die Bantamweight Division und Nunes ein Ticken zu groß. Also das ist auch nochmal ein Faktor, der vielleicht für Nunes spricht. Aber ich kann mich hier nicht richtig festlegen, freue mich einfach nur unglaublich auf diesen Kampf und gehe auch davon aus, dass das ein Kampf ist, der uns etwas länger im Gedächtnis bleiben wird. Ich hoffe, dass es mir mit diesem Kampf nicht so ergeht wie mit dem Holly Holm Jermaine Durandami Kampf. Auch da ging ich davon aus, dass das ein Kampf ist, den man gesehen haben muss als MMA-Fan. Und ja, leider Gottes wurde es dann nicht so besonders gut. So, jetzt zieht hier ein Sturm auf. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Da wackelt der Rollladen. Wir kommen zum Middleweight-Interimstitelkampf zwischen Yoel Romero und Robert Whittaker. Eins vorneweg, mir ist aufgefallen, dass Robert Whittaker gestern beim Open Workout sich kurz mal so den Knöchel verstaucht oder verknickt hat, so muss ich sagen. Danach hat er auch versucht, das Ganze so ein bisschen zu kaschieren, aber man hat schon gesehen, dass er sich da leicht verletzt hat. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nichts Grobes ist. Also Ich veröffentliche die Folge ja Freitag früh, das werdet ihr wissen, sonst könnt ihr sie ja jetzt gerade gar nicht hören. Ich nehme sie aber gerade Donnerstag Nachmittag auf, das heißt, sollte sich bis dahin irgendwas getan haben und der Kampf ist unter Umständen weggefallen aufgrund einer Verletzung von Robert Whittaker, dann gehe ich schwer davon aus, dass es an dieser Aktion lag bei den Open Workouts. Schaut es euch nochmal an, da sieht man das ganz gut, wie er sich einfach den Knöchel so ein bisschen verstaucht, möchte ich sagen. Ja, aber auch dieser Kampf hier verspricht natürlich einiges. Man weiß nicht so richtig, wer eigentlich jetzt hier der Favorit ist. Also ich habe jetzt noch niemanden gehört, der sich da ganz klar positioniert hat und sagt, es kann nur Romero sein, es kann nur Whittaker sein. Ich denke, beide haben ihre Für und Wider. Bei Romero ist das ähnlich wie bei Amanda Nunes, dass viele natürlich den Aspekt mit Konditionen anbringen. Das stimmt auch. Romero ist jemand, der sich schon immer so Auszeiten nimmt. Ich sage jetzt ganz bewusst Auszeiten, weil es ist jetzt nicht so, dass er konditionell abbaut und dann einfach nicht mehr abliefern kann. Dagegen sprechen die späten Knockouts, die er erzielt hat, und auch Decision-Siege, die ihm schon gelungen sind. Also wäre er ein Kämpfer, der nur für eine Runde Saft hat und danach wirklich einbricht, dann würde er diese Kämpfe nicht spät gewinnen, beziehungsweise würde sich auch keine Decision holen können. Ich sehe Romero als Kämpfer, der wirklich dann sich so Auszeiten nimmt und da auch wirklich im Arsch ist, aber dann auch extrem gefährlich zurückkommen kann. Das liegt natürlich daran, dass er unglaublich viel Power hat. Das liegt auch daran, dass er viel Erfahrung hat, darf man auch nicht vergessen. Und er hat natürlich immer das Faustpfand in Sachen Wrestling in der Hinterhand. Also er kann halt immer auf sein Wrestling setzen als Plan B. Oft ist er ja bereit, ein Striking-Match zu absolvieren. Und wenn er halt sein Mega-Wrestling auspackt, dann haben die meisten Gegner damit ein Problem. Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, Moment mal, aber der White Man hat den zum Beispiel in der ersten Runde sogar zu Boden geschickt, also via Takedown, und Derek Bronson ist das auch gelungen. Ja, da gebe ich jedem recht, der das sagt, aber ich glaube, dass der wichtige Aspekt bei diesen Takedowns war, dass Romero relativ schnell wieder hochkam. Also der Takedown zählt schon was, aber du hältst Yoel Romero nicht lange am Boden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Romero sogar bereit ist, diesen Takedown einzustecken, um seinen Gegner besser lesen zu können und auf einen weiteren Takedown-Versuch dann besser reagieren zu können. Ähnlich wie er das dann im White-Man-Kampf gemacht hat. Also Romero ist schon ein unglaublich faszinierender Kämpfer, muss ich definitiv so sagen. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr auf diese Spekulationen eingehen, ob der jetzt irgendwas zu sich nimmt oder nicht. Ja, auch bei mir läuten da alle Alarmglocken, wenn ich seinen Körper sehe. Das sieht einfach nicht aus wie ein Körper eines 40-Jährigen, aber man muss letzten Endes sagen, es wird aktuell von der USADA wirklich viel getestet. Er hat es bislang geschafft, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, und wenn er sich was zu Schulden kommen lassen hat, dann hat er eine Möglichkeit gefunden, das Ganze zu erklären. So möchte ich es einfach mal stehen lassen, und der Rekord spricht halt ganz klar für ihn. Er hat noch keinen Kampf in der UFC verloren, das musste er erstmal schaffen. 8 Kämpfe in Folge gewonnen inzwischen, also das ist schon eine Hausmarke. Also ist schon ziemlich irre. Also ich finde den Typen hochinteressant in seinen Kämpfen, weil er halt so unberechenbar ist. So, auf der anderen Seite haben wir Robert Whittaker, der sich natürlich auch stetig weiterentwickelt hat. Ich glaube jetzt auch 7 oder 8 Kämpfe in Folge gewonnen hat, auch ein paar Gegner besiegt hat, wo man im Vorfeld dachte, na, das wird vielleicht nix. Jacare ist natürlich das prominenteste Beispiel. Derek Bronson, da waren auch viele Zwiegespalten, ob Bronson nicht der bessere Kämpfer ist. Aber es sah dann eher vom Striking so aus, dass Bronson jemand ist, der mit CM Punk zusammen Striking-Training nimmt und sich dann in einem Main-Event in Australien wiederfindet. Ich kann mich auch noch erinnern an den Kampf gegen Uriah Hall. Das war ja auch so ein gewisser richtungsweisender Kampf für beide. Da dachten auch viele, okay, das Ding könnte Hall gewinnen und dann durchstarten. Aber nein, es war dann Whittaker, der den Kampf gewonnen hat. Also ich möchte nicht sagen, dass mich Robert Whittaker ständig überrascht in seinen Kämpfen, aber er ist immer ein bisschen besser, als ich ihn einschätze. Das möchte ich schon sagen. Und das macht diesen Kampf für mich dann hier auch interessant. Ja, also wenn du so einen Jacare nicht nur finisht, das ist das eine, klar, du kannst auch einen Lucky Punch landen und schickst Jacare zu Boden, das ist das eine. Aber wenn du dich auch gegen die Takedowns von Jacare zur Wehr setzen kannst und wenn er dich zu Boden bekommt, dann da auch relativ schnell wieder hochkommst, das ist schon stark. Auch wenn Jacare nach eigenen Angaben leicht angeschlagen war, das musste er erstmal hinkriegen. Also das war schon eine dicke Nummer. Und gerade jetzt gegen Yoel Romero wird das auch wichtig sein, dass er einfach mit der oder so ein bisschen angstfrei sein kann, dass wenn Romero einen Takedown landet, weiß Robert Whittaker wahrscheinlich, ja, ich komme aber wieder hoch. Die Möglichkeit habe ich und ich muss mir jetzt hier keine Sorgen machen, nur weil der ein Weltklasse-Wrestler ist. Also natürlich, Romeros Takedowns und Romeros Ground Game wird wahrscheinlich nochmal ein Stück weit verschärfter sein als Jacarés, wobei natürlich Jacaré mit seinem unglaublich guten Jiu-Jitsu auch viele Griffe und Kniffe kennt, um dich am Boden zu halten. Aber ich denke mal, wenn es nur darum geht, deinen Gegner wirklich am Boden festzunageln, ist Romero stärker als Jacaré. Es ist schwer zu sagen, aber behaupte ich jetzt einfach mal. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig für einen guten Striker wie Whittaker, dass er im Hinterkopf hat, okay, unter Umständen shootet Yoel Romero gegen mich, aber ich habe immer die Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, beziehungsweise wenn ich am Boden bin, gelingt es mir wahrscheinlich auch, dass ich wieder aufstehen kann. Wenn er dann in der Situation ist und er merkt, nee, Pustekuchen, das wird nichts, dann kann es natürlich auch sein, dass das genau ins Gegenteil kippt und wir dann sowas Ähnliches erleben wie Nurmagomedov gegen Michael Johnson, wo ich mich auch daran erinnern kann, dass Johnson eigentlich in der ersten Runde ganz optimistisch an die Sache ranging und dann, glaube ich, gemerkt hat, nee, so einfach ist es doch nicht, beziehungsweise hat er dann für sich akzeptieren müssen, wenn Nurmagomedov mich zu Boden wrestelt, komme ich da nicht mehr hoch. Und das war so ein kleiner Knackpunkt für den guten Michael Johnson. Und das könnte natürlich auch Robert Whittaker passieren, ja, dass er einfach merkt, scheiße, das ist Wrestling von einem anderen Stern, dagegen kann ich mich nicht zur Wehr setzen, kacke. Es ist für mich wirklich ganz schwer, hier einen Gewinner zu prognostizieren. Ich weiß auch immer nicht so richtig, was ich erwarte von Yoel Romero. Ich glaube, er wird halt wieder seine typischen mittelmäßigen Striking-Skills zeigen und irgendwann musst du damit rechnen, dass er einen dicken Hammer auspackt und seinen Gegner finisht. So ist es meistens bei Romero und das habe ich immer im Hinterkopf. Und bei Whittaker weiß man halt auch, der Typ hat Power. Vor allen Dingen hat er die Qualität, dass er nicht jeden Schlag voll aufladen muss, möchte ich jetzt mal so sagen, sondern er hat auch in kurzen Schlägen mit ich sag mal dezenter Power genügend Kraft, um Gegner auszunocken. Und ich bin gespannt, ob ihm das gegen Romero gelingt, denn Yoel Romero hat bislang, glaube ich, erst einen Kampf, ja, seine einzige Niederlage gegen Cavalcante durch Knockout verloren. Sonst wurde er halt noch nie ausgenockt. Das heißt, wir können jetzt noch nicht mal sagen, der Typ ist besonders anfällig für Knockdowns oder für Knockouts oder so. Das ist schon eine interessante Angelegenheit zwischen den beiden. Für die Division würde ich es, glaube ich, schöner finden, wenn Whittaker das Ding gewinnt. Ja, ist noch ein relativ junger Kämpfer. Neues Gesicht, mehr oder weniger, für viele Casual-Zuschauer. Und bei Yoel Romero habe ich halt das Gefühl, dass wir den nicht mehr allzu lange jetzt im Octagon sehen werden. Ja, also vielleicht hat er noch 2 Jahre. Aber dann, glaube ich, beginnt sein Stern auch zu sinken. Aber es macht ihn natürlich auch so unglaublich gefährlich, dass er weiß, das ist die einzige Chance, die ich habe, um den Titel zu gewinnen. Also, ich habe ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe oder in der Live-Chat-Ausgabe darüber gesprochen, dass es in der UFC immer schnell gehen kann in Sachen Titelkämpfen. Aber so realistisch betrachtet, wenn er das Ding jetzt gegen Whittaker verliert, muss er sich erstmal hinten anstellen. Ja, dann ist Whittaker erstmal gegen Bisping dran. Unter Umständen muss Whittaker aber auch noch warten, weil Bisping vorher gegen GSP kämpft. Also das weiß man ja auch nicht so richtig, was abgeht. Dann hat man Luke Rockhold, der sich anschickt, dann vielleicht mal noch einen Titelkampf einzufordern. Es gibt Calvin Gastelum, der zuletzt sehr erfolgreich in der Middleweight Division war. Also ich glaube schon, dass Yoel Romero einfach auch so ein bisschen die Pistole auf der Brust spürt und weiß, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Wenn ich jemals einen UFC-Gürtel gewinnen will, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Das könnte ihn natürlich auch wahnsinnig gefährlich machen. Was ich auch von dem einen oder anderen MMA-Journalist noch gehört habe, ist, dass Yoel Romero wirklich eine absolute Arschruhe haben muss. Ja, er muss wirklich total gechillt da momentan in Las Vegas abhängen. Und auch das ist natürlich bei so großen Kämpfen ein ganz wichtiger Faktor, der entscheiden kann über Sieg und Niederlage. Wenn du nicht starstruck bist, nicht von der ganzen Situation zu überwältigt bist, von dem ganzen Rummel. Für Whittaker ist es natürlich jetzt auch eine andere Nummer, im Co-Main-Event auf der vermeintlich größten Karte des Sommers zu kämpfen. Brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass sie das nicht ist, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist schon nochmal eine andere Hausmarke als, weiß ich nicht, wo fand das Ding gegen Bronson statt? In Melbourne? Ja, in Melbourne. Das könnte dem Jungen natürlich auch nochmal so ein bisschen zusetzen. Wobei der auch so ein ruhiges Gemüt hat. Vielleicht ist er auch jemand, der sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Phänomenaler Kampf. Ich bin wirklich gespannt, wer dieses Ding für sich entscheiden kann. Dann kommen wir, ich habe jetzt glaube ich schon ewig lang mit den beiden mit dem Co-Main-Event und mit dem Main-Event verbracht, aber egal, dann machen wir heute ein bisschen länger. Ich werde natürlich am Samstag auch nochmal über die Kämpfe mit euch reden und eure Meinungen auch gerne zu diesen Themen hören. Aber jetzt kommen zwei Heavyweight-Kämpfe, die wir gezeigt bekommen. Zum einen Curtis Blaydes gegen Daniel Omelianchuk. Schwieriges Wort. Schwieriger Name. Das ist ein Kampf, den sollte man sich definitiv reinziehen, weil ich der Meinung bin, dass Curtis Blaydes jemand ist, der so ein bisschen im Schatten von Francis Ngannou untergeht. Aber ich glaube, dass Curtis Blaydes vermutlich ein zukünftiger Titelherausforderer für diese Heavyweight-Division werden könnte. Ist ein wahnsinnig guter Wrestler, der vor 3, 4, 5 Jahren, irgendwie so um den Zeitraum, mit dem Striking begonnen hat. Und dafür, dass er erst so kurz sich dieser Disziplin angenommen hat, hat er doch schon solides Striking vorzuweisen und auch seine Siege bislang immer via Knockout. Es gab eine Submission, sehe ich gerade, aber sonst immer wieder Knockout gewonnen. Also das ist schon jemand, der so eine gewisse Gabe hat und auch natürliche Power vielleicht hat. Und das ist ein hochinteressanter Mann. Also das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich finde den Typen halt wirklich großartig. Leider Gottes wurde sein letzter Sieg gegen Adam Milstead nachträglich zu einem No-Contest umgewandelt, weil der gute Curtis Blaydes ja einen zu hohen THC-Wert im Blut hatte. Das ist natürlich absoluter Bullshit, aber man muss diesen Kampf also auch noch ihm zugute rechnen, sage ich jetzt mal. Und er trifft natürlich jetzt auf ein ausgebufftes Schlitzohr, sehr erfahrener Kämpfer, Daniel Omelianchuk, der definitiv nicht zur Weltspitze gehört. Aber er hat viel Erfahrung und ich denke mal, gerade in Sachen Grappling wird er so ein bisschen versuchen, dagegen zu halten. Aber ich denke, dass Curtis Blaydes mit der richtigen Strategie hier auch wieder einen vorzeitigen Sieg einfahren kann. Also der Kampf interessiert mich halt, weil Curtis Blaydes wirklich für mich so eine Art zukünftiger, zumindest mal Titelcontender werden könnte für diese Heavyweight Division. Der und Francis Ngannou sind für mich so die interessantesten aufstrebenden Stars der Heavyweight Division. Und Curtis Blaydes kriegt noch nicht so viel Ruhm ab wie Ngannou, aber er hätte es eigentlich verdient. Toller Kämpfer, darauf könnt ihr euch freuen. Die anderen beiden Heavyweights hatten schon 3 Kämpfe gegeneinander. Fabrice Verdum und Alistair Overeem treffen mal wieder aufeinander. Viele MMA-Fans, die schon seit Jahren zugucken und den zweiten Kampf der beiden gesehen haben, die werden natürlich fast schon ängstlich in diesen Pay-Per-View gehen, denn das war natürlich eine ganz, ganz, ganz fürchterliche Nummer von Verdum. Verdum hat damals immer versucht, so den sterbenden Schwan vorzutäuschen gegen Overeem, hat sich immer am Boden oder ist nach jedem leichten Treffer direkt auf den Boden gefallen und wollte Alistair Overeem so in einen Jiu-Jitsu-Match verstricken, weil er davon ausging, dass er da die besseren Möglichkeiten hat, Overeem zu besiegen. Overeem war halt nicht so blöd und hat das Spielchen mitgemacht und somit hat Verdum das Ganze via Decision verloren. Ich glaube, dass Verdum so jetzt auch nicht mehr agieren wird, weil sein Striking sich deutlich verbessert hat. Ja, also das ging ja dann anschließend los, als er wieder zurück zur UFC kam, dass man definitiv eine Verbesserung in Sachen Striking gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass Verdum die geilste Zeit hinter sich hat. Der Titelkampf und der Sieg gegen Cain Velasquez war der letzte große Höhepunkt, da lege ich mich jetzt fest, für Fabricio Verdum. Und ich glaube, dass sein Stern am Sinken ist jetzt so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass Overeem ganz gute Chancen hat, diesen Kampf zu gewinnen. Overeem ist ein absoluter High-Level-Striker, einer der Besten, wenn nicht der Beste in dieser Heavyweight-Division. Ich sag mal, er ist auf jeden Fall in der Top 3. Natürlich die Erfahrung unglaublich. 42 Siege, 15 Niederlagen. Also es gibt nicht viele Heavyweights, die in der UFC mit 57 Kämpfen aufwarten können. Also das ist schon ziemlich geil. Er hat das Problem, dass er relativ chinny ist, das heißt, wenn er sich einen Treffer einfängt, kann das Ding auch schnell zu Ende sein. Aber da muss man sich, glaube ich, gegen Gegner wie zum Beispiel einen Mark Hunt oder Stipe Miocic mehr Sorgen machen, dass sie Overeem treffen. Ich glaube, gegen Verdum, auch wenn der besser geworden ist in Sachen Striking, wird Overeem die Qualität besitzen, sich nicht signifikant treffen zu lassen. Man kann es nie ausschließen, aber so vom Bauchgefühl glaube ich, dass Overeem diesen Kampf gut kontrollieren kann. Und wie er Striking dann gewinnen kann und vielleicht sogar wirklich dann nochmal einen Versuch unternehmen kann, um den Heavyweight-Titel irgendwann zu kämpfen. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass Overeem direkt nach diesem Kampf wieder auf Stipe Miocic treffen sollte. Dafür ist der Kampf einfach noch nicht lang genug her. Das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, dass die beiden gegeneinander gekämpft haben. Aber vielleicht im nächsten Jahr dann. Vielleicht muss er noch irgendwie einen weiteren Kampf einstreuen gegen Ende des Jahres und dann irgendwie, was weiß ich, Mai 2018 nochmal gegen Miocic oder gegen einen anderen Titelträger, warum nicht, dann könnte er vielleicht nochmal angreifen. Aber ich sehe Overeem hier ein Stück weit vorne. Aber man darf Werdum nie unterschätzen, gar keine Frage. Rein vom Jiu-Jitsu her ist also wenn ich sage, dass Overeem Top 3 in Sachen Striking ist, muss man das ja auch definitiv mit anführen, dass Fabrice Werdum wahrscheinlich die 1 in Sachen Grappling ist und Jiu-Jitsu. Also das ist schon ein Biest am Boden, aber mal gucken, wie das Ding ausgeht. So richtig gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auf diesen Kampf nicht. Ja, dafür haben die Alistair Overeem-Kämpfe mir zuletzt nicht so gut gefallen, auch wenn das Arlovski-Ding ziemlich geil war in Amsterdam oder Rotterdam. Ich weiß gar nicht, wo das Event in Holland damals stattfand. Aber so richtig geil bin ich auf diesen Kampf nicht, interessanterweise. Zuerst war es so, aber es ist ein bisschen gekippt. So, Pettis gegen Jim Miller. Gefährlicher Kampf. Was war bislang immer die Blaupause, wie man Anthony Pettis besiegt? Tja, richtig. Man nimmt sich ein Beispiel am guten Clay Guida. Und wenn jemand Clay Guidas Stil, damit meine ich nicht den verrückten, hüpfenden, tasmanischen Teufel, sondern einfach dieses eklige Wrestling, gutes Ground and Pound, immer am Gegner hängen. Wenn einer das gut machen kann, dann ist das Jim Miller. Das macht diesen Kampf so interessant. Ich glaube, wenn Pettis sein Potenzial nur halbwegs abrufen kann, gewinnt er diesen Kampf. Ja, also wenn wir vom Wheaties Box Pettis reden, wird er Jim Miller vernichten. Aber Pettis hat, und das muss man sich einfach mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 4 seiner letzten 5 Kämpfe verloren. Unglaublich. Also vor nicht mal 3 Jahren war der auf dem Höhepunkt schlechthin, war der Mann, wie gesagt, auf der Wheaties Box drauf gewesen. Alle sind davon ausgegangen, dass das Aushängeschild für die UFC auf viele Jahre hinweg sein wird. Und dann geht seine Karriere mehr oder weniger so den Bach runter. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich gegen Jim Miller schlägt. Es wird mit Sicherheit auch wieder eine mentale Sache sein für Pettis, ja. Der nach einer weiteren Niederlage nicht mehr allzu viele Möglichkeiten hat, Dinge zu ändern. Dann müsste er sein Camp längerfristig verlassen, aber auch da hat er ja schon begonnen, mit Izzy Martinez zu trainieren, an seinem Wrestling zu arbeiten, eben dann bei Jackson Winklejohn auch so ein bisschen mitzumachen. Seine Heimat sozusagen ist natürlich weiterhin Rufus Sport in Milwaukee. Da trainiert er hauptsächlich und er wird natürlich auch von Duke Rufus weiterhin gecoacht, gar keine Frage. Mit Mark Henry hat er auch ein bisschen zusammengearbeitet. Also das ist schon, er versucht schon was zu ändern, aber ja, er hat zuerst den Schritt gewagt in die Featherweight Division, hat sich davon einen Vorteil erhofft. Das war nicht der Fall. Das Ganze wurde dann oder fand dann den krönenden Abschluss mit dem verpassten Weightcut gegen Max Holloway vor, wann war das? Im Oktober oder so, 2016. Und ja, jetzt gibt's nicht viele Möglichkeiten. Jetzt heißt es, Jim Miller muss besiegt werden. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was du da mit Pettis machst. Also wahrscheinlich wird die UFC ihn nicht entlassen oder so, aber ja, also ich möchte dem guten Jim Miller nicht zu nahe treten, aber da musst du dir natürlich schon mal irgendwann Gedanken machen, wenn du Jim Miller nicht mehr besiegen kannst, ob du wirklich noch zur Weltspitze gehörst. Und ja, das möchte ich mal dann so ein bisschen in Abrede stellen. Jim Miller, auf der anderen Seite, wirkt seit dem Joe Lauzon-Kampf, ja, eigentlich seit dem Takanori Gomi-Kampf bei UFC 200, wieder wie der alte Jim Miller. Er hat ja mal so ein gewisses Tief durchlaufen müssen, hat das mit einer mit einem Zeckenbiss verbunden. Er hatte Bulliarose, genau, und hat dann einfach die Probleme gehabt, die man dann eben so hat. Sehr müde, nicht die Kraft, die man eigentlich benötigt oder von sich gewohnt ist. Und er war halt einfach nicht auf der Höhe des Geschehens. Ist dann wieder besser ins Laufen gekommen. Wie gesagt, Gomi besiegt, das ist jetzt noch nicht so die Hausmarke, aber der Kampf gegen Joe Lauzon, den hat er für sich entschieden. Ich stocke da bewusst übrigens. Thiago Alves besiegt und dann gab's eben die Niederlage gegen Dustin Poirier. Und Jim Miller ist ein guter Kämpfer, gar keine Frage, aber für Pettis muss das eigentlich reichen, Jim Miller zu besiegen. Also das, ich finde diesen Kampf interessant, weil ich gespannt bin, wie Pettis abschneiden wird. Ja, Pettis galt mal oder war mal lange Zeit einer meiner Lieblingskämpfer. Und ich bin natürlich so ein bisschen enttäuscht von den Leistungen, die er jetzt zuletzt gezeigt hat. Travis Brown gegen Oleksiy Oleinik. Oleinik, wieder so ein schwerer Name. Unglaublich erfahrener Kämpfer, kann ich schon mal sagen, der Oleinik. 62 Kämpfe bestritten, 51 Siege. Ich weiß nicht, ob da 40 gegen so Typen wie CM Punk waren, keine Ahnung. Natürlich in der UFC sah es für ihn bislang jetzt noch nicht so rosig aus. Er hat, glaube ich, 4 Kämpfe bestritten in der UFC, 3 gewonnen, aber es waren jetzt nie so, wie soll man sagen, also ich war nur bedingt beeindruckt von seinen bisher gezeigten Leistungen. Ja, ihr merkt schon, ich versuche mich so ein bisschen, ich versuche ja die richtigen Worte zu finden, um ihn zu beschreiben. Also ja, irgendwie ist das so ein Kämpfer, man hat das Gefühl, dass der nicht schlecht ist, aber diese viele osteuropäischen Kämpfer, gerade in der Heavyweight Division, beeindrucken mich nicht so richtig. Und ja, jetzt werden viele sagen, ja, aber Alter, du weißt schon, dass der da so einen Ezekiel-Joke gezeigt hat als erster Kämpfer in der UFC und das ist auch so ein bisschen sein Trademark-Move sozusagen. Sag ich halt, ja, aber in der Regel gelingen dir solche Aktionen nicht gegen UFC-Kämpfer. Man muss einfach hier sagen, dass Viktor Peschter sich auch da wirklich sehr, sehr naiv verhalten hat in diesem Kampf. Und es wird nicht viele Gegner geben, die sich in der UFC von Oleinik mit einem Ezekiel-Joke besiegen lassen. Diese Aktion an sich ist natürlich stark, aber du brauchst dazu einen schwachen Gegner, um so einen Move durchzubringen. Und ich glaube, Travis Brown ist nicht der Gegner, um so einen Move durchzubringen. Bin ganz ehrlich, der Oleinik interessiert mich nicht so sehr. Ich bin mehr gespannt auf Travis Brown, der ja jetzt für dieses Camp zumindest Edmund Trevelyan verlassen hat, komplett in Las Vegas trainiert hat, zusammen mit Josh Barnett. Die beiden hatten auch mal ihren Beef, haben sich dann aber ausgesprochen und trainieren jetzt aktuell zusammen. Dazu hat er noch Ray Seffo in seiner Ecke seit vielen Jahren und Ricky Lundell als Wrestling-Coach. Das, was man so aus dem Umfeld von Travis Brown hört, ist, dass er wirklich sich wieder seinen alten Stärken besinnt. Also Leg-Kicks, gutes Striking, gutes Footwork. Und darauf bin ich einfach gespannt, ob wir hier wieder ansatzweise den alten Travis Brown sehen. Denn ohne Scheiß, der alte Travis Brown war ein phänomenaler Kämpfer. Und ich würde mir wünschen, dass Travis Brown irgendwie nochmal so einen Run zusammenbekommt und nochmal starten kann in diese Heavyweight Division. Und mit so Typen wie Ray Seffo und Josh Barnett hat er gute Coaches an seiner Seite, bessere als auf jeden Fall ein Edmund Tavarian einer ist. Aber ja, für Brown rennt natürlich auch so ein bisschen die Zeit davon. 34. Gut, ich gebe jetzt auch mal ein bisschen mehr Gas, denn ich bin jetzt schon bei 42 Minuten, das gibt's ja gar nicht. Chet Laprise gegen Brian Kimosi. Chet Laprise, Ultimate Fighter Gewinner. Oder damals hieß es, glaube ich, das war diese kanadische Geschichte, Ultimate Fighter Nations, war das? Ach, wer weiß das schon. Ja, ist jetzt nicht der, unterhaltsamste Kämpfer. Ja, ich glaube, in der UFC hauptsächlich Decision-Siege, außer sein letzter Sieg gegen Guti, das war dann Knockout, sein erster Knockout. Davor 2 Niederlagen, einmal Split-Decision gegen Ross Pearson und einmal K.O.-Niederlage gegen Francisco Trinaldo. Also ist so ein Mittelklasse-Kämpfer, würde ich einfach mal sagen, der aber nicht zu unterschätzen ist. Sehr solides Grappling, trainiert oder hat trainiert bei TriStar. Ich glaube, er hat mittlerweile sein Camp gewechselt, aber so richtig weiß ich es auch nicht. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, der ist wieder bei TriStar. Wir werden es dann spätestens am Samstag sehen, wenn Farah Sahabi in seiner Ecke steht. Also es ist schon jemand, der weiß, wie man eine Decision für sich entscheiden kann. Solider Kämpfer, wie gesagt, Mittelklasse-Kämpfer. Ist jetzt nicht der unterhaltsamste, aber mal gucken, was er gegen Brian Kimosi vorzuweisen hat, der sein UFC-Debüt gegen Randy Brown verloren hat. Via KO. Ist auch schon wieder eine Weile her. Anfang Dezember. Kann ich nicht einschätzen, den Typen. Ja, gegen Randy Brown hat er jetzt nicht so gut ausgesehen. Ich weiß nicht, wie gut Brian Kimosi ist. Rekord ist 7-3. Ist jetzt auch nicht so verheißungsvoll für einen UFC-Debütanten. Hat auch noch keinen Gegner besiegt, der mir jetzt ein Staunen abbringt. Ah, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Lassen wir uns überraschen von Brian Camozzi. Thiago Santos, der zählt zum Beispiel auch zu meinen Lieblingskämpfern, trifft auf Gerald Merchert. Und Gerald Merchert ist jemand, den man noch nicht so richtig auf dem Zettel hat, dem man aber definitiv Beachtung schenken sollte. Ich glaube, das ist ein hochinteressanter Kämpfer für die Zukunft in der UFC. Er wird jetzt mit Thiago Santos zum ersten Mal richtig geprüft. Thiago Santos ist für mich so, sag mal, so ein Gatekeeper der zweiten Klasse. Also wenn du Thiago Santos besiegst, dann darfst du an der Top 15 schnuppern, möchte ich mal so sagen. Und ich sehe da schon Möglichkeiten für Merchert. Er muss sich natürlich in Acht nehmen vor Santos Striking. Das ist jemand, der dich auch fast jederzeit ausnocken kann. Der hat die Qualität dazu. Aber er ist halt auch anfällig, schnell ausgenockt zu werden. Und das könnte Merchert hier so ein Stück weit in die Karten spielen. Wobei Merchert nicht der klassische Knockout-Puncher ist, sondern eher eine gute Submission durchbringt. Aber, und das wird in seinem Record gar nicht so widergespiegelt, auch eine Decision, glaube ich, ganz gut ergrinden kann. Also das ist mir aufgefallen in seinen bislang gezeigten UFC-Kämpfen, auch wenn die nicht lange gingen, ja, immer nur eine Runde. Aber man hat schon gemerkt, dass der Typ auch kontrolliert agieren kann, aber im richtigen Zeitpunkt dann auch explodieren wird. Und das ist einer der Überraschungen für mich des letzten Jahres gewesen. Wie gesagt, 2 Submission-Siege verbucht, einmal gegen Ryan Janis und einmal gegen Joe Gigliotti. Und jetzt, wie gesagt, Thiago Santos, interessanter Prüfstein. Ja, großer Kampf, auf den ich mich freue. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr den Kampf noch nicht auf dem Zettel hattet, ganz klare Cook-Empfehlung. Jordan Mean gegen Belal Muhammad. Belal Muhammad steht eigentlich selten in langweiligen Kämpfen. Aus dem Grund ist der schon für mich interessant, weil die Kämpfe, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, irgendwie immer unterhaltsam sind. Am geilsten war natürlich das Ding gegen Alan Jouban. Das war damals sein Debüt in der UFC. Danach ging es immer auf und ab, gegen Augusto Montano gewonnen, gegen Vicente Luque verloren, gegen Randy Brown gewonnen. Hat man auch nicht so richtig damit gerechnet. Ich glaube aber, dass Belal Muhammad jetzt so richtig in der UFC angekommen ist. Also die Performance gegen Randy Brown sah sehr, sehr verheißungsvoll aus. Er trifft jetzt auf Jordan Mean, der nach langer, langer Pause gegen Emil Weber-Meek zurückkam, da schon so ein paar Probleme hatte, aber man könnte es vielleicht auch noch so ein bisschen als Ringrust abtun. Aber ich glaube, für Belal Muhammad ist das ein sehr, sehr dankbarer Kampf, in gewisser Weise ein Namen, den er da vorgesetzt bekommt, den er jetzt besiegen könnte und dann so eine kleine Streak starten könnte in der UFC. Da freue ich mich aus dem Grund drauf, weil, wie gesagt, Belal Muhammad immer ganz interessante Kämpfe abliefert. Dann kommen wir wieder zu einem sehr interessanten Kämpfer, nämlich Bantamweight-Contender Rob Font trifft auf Douglas Andrade oder Andrade. Ich bin mir immer nicht so richtig sicher, wie die Brasilianer ausgesprochen werden wollen. Ja, an Andrade nenne ich ihn jetzt einfach mal. Zuletzt mit 2 Siegen gegen Enrique Briones und gegen Cody Gibson. Ich habe den nicht so richtig auf dem Radar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den nicht so richtig auf dem Radar in Sachen großer Draw oder nicht Draw ist das Falsche, so großer Contender, interessanter Mann, obwohl er natürlich jetzt ja einen Kampf vorzeitig beenden konnte, eine Decision gegen Cody Gibson sich geholt hat. Cody Gibson ist ja auch in gewisser Weise ein Name, aber er hat bislang noch nie in den USA gekämpft. Das wird dann interessant zu sehen sein, wie er sich da zur Wehr setzt. Ich kann aber, das kann ich gleich vorweg schicken, Douglas Andrade nicht richtig einschätzen. Rob Font ist für mich jemand, der in dieser Bantamweight Division durchaus jemand sein kann, den man genauer beobachten sollte. Er hat zwar gegen John Lineker bereits einen Kampf verloren, das ist aber den Besten schon passiert, aber gerade der Kampf gegen Matt Schnell, den er zuletzt gezeigt hat, Anfang Dezember war das, den fand ich schon stark von ihm. Ja, auf Rob Font freue ich mich. Deswegen ist auch dieser Kampf für mich interessant. Ihr merkt, ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas. Ich bin aber eigentlich jetzt schon am Ende angekommen. Es gibt zwar noch 2 Kämpfe, über die wir reden könnten. Zum einen Cody Stamann gegen Taron Ware, aber ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ich weiß, dass Cody Stamann ein ziemlich, ziemlich guter Grappler ist. Und das war's dann eigentlich auch schon. Mehr kann ich zu dem nicht sagen. Zuletzt 2 K.O.-Niederlagen, Siege verbuchen können. Aber ich weiß, dass er seine Qualitäten, also ich bin der Meinung, dass er seine Qualitäten eigentlich im Wrestling hat. Und sein Gegner, Taron Ware, keine Ahnung, beide übrigens UFC-Debütanten, kann ich nicht einschätzen, und den anderen Fight Pass Prelim, James Bochnowicz oder so ähnlich, gegen Trevin Gillis, da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Also die beiden Fight Pass Prelims, da müssen wir uns überraschen lassen. Insgesamt ist die Card, es sind einige interessante Kämpfe drauf, gar keine Frage, aber insgesamt ist sie nicht so prall, wie man das eben erwarten würde. Dazu habe ich ja schon eingangs was gesagt. Ich werde mir das ein oder andere nochmal angucken, gerade was die Fight Pass Prelims angeht, und dann mit euch am Samstag darüber nochmal sprechen. Das ist der Hinweis, mit dem ich aus der Sendung hier euch entlassen möchte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gleich einen Daumen da, wenn ihr das Ganze auf YouTube gerade anschaut bzw. euch anhört. Das hilft mir. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert @RickyMMA. Bitte folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Sorgt dafür, dass mein Social Media Value ein klein wenig steigt. So, jetzt bin ich aber wirklich durch. Wir hören uns am Samstag wieder zur Countdown Show ab 21 Uhr auf YouTube. Bis dahin, tschüss.